male sin der pein, der Ruben ist die Quetsche, Sup und trinkt sich die Rosaine. Rolli Pop, Dixin Kopf, alles in der Beine, der Ruben ist die Quetsche, Sup und trinkt sich die Rosaine. Was fammel doch dein Regelier, was fammel doch dein Rock, so hat ich noch kein Rock, sie muss so gepammel hoch. Was fammel doch dein Regelier, was fammel doch dein Rock, so hat ich noch kein Rock, sie muss so gepammel hoch.